Dass Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ins Schwitzen kam, lag nicht an den Themen des NATO-Russland-Rates, sondern eher an der drangvollen Enge im Luxushotel auf Korfu, in dem sich heute und morgen Dutzende von Delegationen in verschiedenen Gesprächsforen mit der europäischen Sicherheit befassen. Wobei die griechische Außenministerin Dora Baikoyannis bemüht war, alle logistischen Probleme charmant zu überspielen. Es ist eine sehr große Freude für uns, dass wir hier in Korfu heute alle zusammen sein werden und eine offene und ehrliche und ich hoffe konstruktive Diskussion über die europäische Sicherheit führen zu können. Das Hauptinteresse gilt dabei dem ersten Treffen des NATO-Russland-Rates auf Außenministerebene seit der Georgien-Krise im August vergangenen Jahres, als die NATO die Arbeit des 2002 ins Leben gerufenen wichtigsten bilateralen Gesprächsforums mit Russland suspendiert hatte. Im Mai hatte der russische Außenminister Lavrov seine Teilnahme am NATO-Russland-Rat aus Protest gegen NATO-Manöver in Georgien abgesagt. Heute ist er dabei, während sich nun US-Außenministerin Clinton wegen einer Armverletzung vertreten lassen musste. Für Frank-Walter Steinmeier geht es nun vordringlich darum, Chancen einer künftigen NATO-Russland-Kooperation auszuloten. Wir müssen dazu kommen, dass wir eine sehr viel offenere Diskussion dort miteinander führen. Vor allem auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und auch bei der sogenannten Missile Defense, der von Russland scharf kritisierten US-Raketenabwehrpläne für Europa. Missile Defense gehört ganz sicher dazu. Auch die Frage, ob es ein Nachfolgeabkommen für den sogenannten Startvertrag geht, die Abrüstung von Atomwaffen. Und was ganz besonders wichtig ist für uns hier in Europa, das wird allgemeinhin öffentlich unterschätzt, weil es so schwierig klingt, die Abrüstung bei den sogenannten konventionellen Waffen. Weniger konkret dürfte es beim anschließend geplanten informellen Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, zugehen, auf dem erstmals über die Vorschläge des russischen Präsidenten Medvedev für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur gesprochen werden soll. Die Kernfrage aus Sicht des Bundesaußenministers: Sollten wir zusteuern, das ist die russische Perspektive, auf einen neuen europäischen Sicherheitsvertrag? Das kann eine Perspektive in längerer Hinsicht sein. Steinmeier und seine griechische Amtskollegin als amtierende OSZE-Vorsitzende dämpften dabei allerdings die Erwartungen. Bis zur Schlussakte von Helsinki hat es 2500 Treffen und Verhandlungen gebraucht. Dieses ist das zweite. Deshalb darf man die Erwartungen an die Inhalte noch nicht so hoch setzen. Aber ich hoffe, dass wir uns auf ein Verfahren verständigen, in dem die Beratungen weitergehen. Das aber soll schon auf dem nächsten regulären OSZE-Außenministertreffen im Dezember in Athen geschehen.